Der Heizer warf 3 Feuer auf, stets 2 überschlagend. Dann brach er 3 andere Feuer auf, die dazwischen lagen. Über jedem Feuer stand eine Nummer mit Kreide geschrieben, die Nummern von 1 bis 9. Als das Aufwerfen und das Aufbrechen vorüber war, kam das Feuer 3 an die Reihe. Es war ziemlich niedergebrannt und er brach mit einer schweren, langen Eisenstange die Schlacken von den Rosten. Die Schlacken saßen fest und von dem Feuer strömte eine brüllende Hitze heraus. Mit jeder Schlacke mehr, die herausgebrochen und vor das Feuer gezerrt war, wurde die Hitze mächtiger. Denn nun lagen die glühenden Schlacken vor den Feuertüren im Kesselraum und erhitzten ihn wie einen Glutofen. Der Heizer und auch ich, wir hatten nur die Hosen an, nichts weiter. Der Heizer trug an den bloßen Füßen zerlumpte Tuchpantinen, während ich kurze Stiefel hatte. Ab und zu sprang der Heizer hoch und trampelte die glühenden Schlackenkörper von den Füßen, auf die sie gesprungen waren. Die Schürstange konnte nur gehalten werden, weil der Heizer seine Hände mit Sacklumpen umwickelt hatte und er Leder von einem alten Koffer zwischen Hand und Eisen hielt. Endlich wurde die Hitze, die von den Schlacken ausströmte, so gewaltig, dass der Heizer fort musste vom Feuer. Jetzt wurden die Schlacken mit Wasser, das ich aus einem Bottich nahm, gelöscht. Der explosionsartig hochgehende Wasserdampf ließ uns beide zurück an die Wand springen. Die Schlacken gleich einzeln zu kühlen, wenn sie herauskommen, geht nicht, weil während des Kühlens der Heizer nicht arbeiten kann. Dann dauert das Ausschlacken zu lange, das Feuer fehlt und der Dampf geht so weit zurück, dass eine halbe Stunde wie wahnsinnig gearbeitet werden muss, um den Dampf wieder hochzukriegen. Runter geht er wie nichts, rauf nur langsam und mit mühseliger Arbeit. Alles, was auf der Eurike war, diente dazu, der Mannschaft Leben und Arbeit zu erschweren. Der Kesselraum war viel zu schmal. Er war viel schmäler, als die Feuerungskanäle lang waren. Wenn die Schürstange also in die Feuerung gestoßen oder herausgezogen werden sollte, so musste der Mann mit der Stange alle möglichen Wendungen und Drehungen verüben, um die Stange zu handhaben, weil sie immer gegen die Rückwand stieß. Durch diese Tänze, die der Heizer zu machen hatte, kam es nicht selten vor, dass er bald dort stolperte und in einen Kohlenhaufen fiel, bald hier. Bald stieß er sich an der Wand die Knöchel der Finger auf, bald an der Feuertür. Wenn er fiel und instinktiv nach einem Halt griff, so griff er in glühende Schlacken oder er packte die glühende Schürstange an. Es kam auch vor, besonders wenn das Schiff rollte, dass er mit dem Gesicht in die Schlacken, auf die rot glühende Schürstange oder auf die Feuertür fiel oder mit den bloßen Füßen auf einen herausgenommenen heißen Rost oder auf heiße Schlacke trat. Mein Heizer glitschte einmal bei einem unerwartet schweren Roller des Bootes aus und fiel mit dem nackten Rücken in die weiß glühende Schlacke, die vor dem Feuer lag. Totenschiff. Yes, Sir. Totenschiffe gibt es, die Leichen drin machen, und Totenschiffe gibt es, die Leichen draußen machen. Und Totenschiffe gibt es, die Leichen überall machen. Eurike machte alles und alle. Sie war ein ausgezeichnetes Totenschiff. War die Schlacke heraus und gelöscht, so wurde frische Nusskohle aufgeworfen. Die Kohle musste der Schlepp inzwischen aus der Haufenkohle herausgelesen haben. Es musste gute, nicht zu große Stückkohle sein, damit sie leicht anbrannte und dadurch das Feuer schnell wieder in Gang kam. Die Kohle, die auf der Eurike verfeuert wurde, war die billigste und schlechteste Kohle, die es nur gab. Sie erzeugte nur wenig Hitze. Das war die weitere Ursache, warum der Schlepp unglaubliche Riesenmengen von Kohle herbeischaffen musste, um den Dampf hochzuhalten. Nun wurden die anderen Feuer wieder nachgesehen, während ich die Schlacke nach der Mitte der Kesselwand zuschaufelte, wo sie nicht im Wege lag. Der Heizer der Vorwache hatte sich inzwischen fertig gewaschen, war aber die ganze Zeit immer in Gefahr gewesen, von dem glühenden Schüreisen gestoßen und angeschmort zu werden oder von einer springenden Schlacke verbrannt zu werden. Aber das kümmerte ihn nicht sehr. Er war tot. Man konnte es jetzt auch deutlich sehen. Gesicht und Körper waren von dem Waschen mit Sand und Asche ziemlich rein geworden. In die Augen konnte er aber nicht gut mit Sand und Asche gehen. Darum hatten die Augen breite, schwarze Ringe. Das gab dem Gesicht das Aussehen eines Totenschädels, umso mehr als die Backen von schlechter Ernährung und von übermäßiger Arbeit tief eingefallen waren. Er zog sich seine Hose an und sein durchlöchertes Hemd und kletterte die Leiter hoch. Ich hatte gerade Zeit genug, einmal einen Blick nach oben zu werfen, als ich ihn die Schlange machen sah. Stanislav schaffte indessen Kohle heran, damit ich wenigstens den Vorrat bekam. Es kamen dann die Feuer 6 und 9 an die Reihe. Als Feuer 6 ausgeschlackt und aufgeschüttet war und die übrigen Feuer so weit vorbereitet waren, um auch Feuer 9 ausschlacken zu können, kam Stanislav und sagte zu mir: »Nun bin ich fertig. Ich kann nicht mehr. Es ist 1. Ich habe 15 Stunden jetzt ununterbrochen gewirkt. Um 5 muss ich schon wieder Asche hieven. Es ist ja gut, dass du da bist. Wir hätten das nicht mehr länger machen können. Ich will dir nur jetzt gestehen, wir sind nur 2 Schlepps, wenn du eingerechnet bist. Wir haben also nicht 2 Wachen jeder, sondern 3. Und dazu kommt zu jeder Wache 1 Stunde Aschehiefen extra. Und morgen haben wir auch noch extra, die Berge von Asche, die auf Deck liegen, abzuschaufeln, weil im Hafen ja keine Asche ausgeworfen werden darf. Wird für jeden 4 Stunden extra machen. Das sind doch dann alles Überstunden. Die Doppelwachen, das Abschaufeln der Deckasche und das Aschehiefen«, sagte ich. »Ja, das sind alles Überstunden. Wenn es dir Vergnügen macht und du gerne schreibst, kannst du dir die ganzen Überstunden aufschreiben. Aber bezahlen tut sie dir keiner.« »Das ist mir aber bei der Heuer ausgemacht worden«, antwortete ich. »Was ausgemacht wird, hat keine Geltung hier bei uns. Nur was du in der Tasche hast, das hat Geltung. Und in die Tasche kriegst du immer nur Vorschuss, Vorschuss, Vorschuss. Immer so viel, dass es zum Besaufen gerade langt und vielleicht für ein paar Pantinen oder ein Hemd oder eine billige Hure, aber nicht mehr. Denn wenn du anständig aussiehst und ruhig durch die Straßen gehen kannst, könntest du ja vielleicht wieder lebendig werden. Verstehst du jetzt den Dreh? Kannst nicht fort, musst Geld haben, musst eine ganze Hose, eine ganze Jacke, ganze Stiefel und Papiere haben. Kriegst du nicht. Kannst nicht lebendig werden. Wenn du aussteigst, lässt er dich einfangen, wegen Desertion. Die haben dich gleich mit deinen Lumpen und keinen Papieren. Dann zieht er dir 2 oder 3 Monatsheuern ab wegen Desertion. Kann er, tut er. Dann bettelst du wegen eines Schillings auf den Knien für Schnaps. Schnaps musst du haben. Tot sein tut manchmal doch weh, auch wenn man sich schon lange daran gewöhnt hat. Gute Nacht. Waschen tue ich mich nicht. Ich kann nicht mehr die Hand heben. Lass dir keine Roste durchfallen. Das kostet Blut, Pipip. Gute Nacht.« »Heilige Maria, genotzüchtigter Gabriel, Josef und Arimathia, Eberklöten und Bockpin, Himmelkreuzdonnerwetter!« Der Heizer schrie wie besessen und nahm einen gewaltigen Anlauf, um eine neue Serie von Flüchen und Verwünschungen loszulassen, dass die Bewohner aller Höllen schamrot werden mussten. Von der Erhabenheit seines Gottes, von der jungfräulichen Reinheit der Himmelskönigin, von der Würde der Heiligen blieb nichts mehr bestehen. Sie sanken in den Kot der Straße und wurden durch die Jauche der Gosse geschleift. Die Hölle hatte ihre Schrecken für ihn verloren. Ihn konnte kein noch so fürchterlicher Bannstrahl des Himmels mehr treffen, denn als ich fragte: »Heizer, was ist denn los?« Da heulte er wie eine blutdürstige Bestie. 6 Roste sind rausgefallen! Heilige Verhur!« 31. Stanislav sagte beim Raufgehen, dass das Herausfallen der Roste Blut kostet. Damit meinte er, wenn einer rausfällt. Jetzt waren 6 raus. Sie einzusetzen kostete nicht nur Blut und nicht nur abgestoßene Fleischstücke und abgeschmorte Hautfetzen. Das kostete blutendes Sperma, herausgezerrte Sehnen. Das Mark floss einem wie wässrige Lava aus den Knochenröhren. Die Gelenke krachten wie Holz, das gebrochen wird. Und während wir arbeiteten wie verblödete Seidenraupen, fiel der Dampf und fiel und fiel. Wir sahen die Arbeit, die uns bevorstand, den Dampf wieder hochzubringen. Sie kroch und wirkte sich in unsere Kadaver, während wir mit den Rosten wirkten. Seit jener Nacht stehe ich über den Göttern. Ich kann nicht mehr verdammt werden. Ich bin frei, darf unbekümmert tun und lassen, was ich will. Ich darf Götter verfluchen, darf mich verfluchen, darf handeln, wie es mir gefällt. Kein menschliches Gesetz, kein göttliches Gebot kann meine Handlungen beeinflussen. Denn ich kann nicht mehr verdammt werden. Die Hölle ist ein Paradies. Keine menschliche Bestie kann Höllenqualen ausdenken, die mich erschrecken könnten. Wie immer auch die Hölle beschaffen sein mag, sie ist Erlösung. Erlösung vom Einsetzen rausgefallener Roste auf der Yorike. Der Skipper ist nie im Kesselraum gewesen und keiner der beiden Offiziere. Freiwillig ging niemand in diese Hölle. Sie machten sogar einen Umweg, wenn sie am Einsteigeschacht vorbei mussten. Die Ingenieure, trotz ihres hochgeschraubten Titels waren sie ja praktisch betrachtet nur gerade Maschinisten, wagten sich in den Kesselraum nur, wenn die Yorike sanft im Hafen lag und der Kesselgang Reinigungsarbeiten machte, Rohre ziehen, Maschinenhalle putzen und ähnlich dreckige Tagesarbeiten. Selbst dann gingen die Ingenieure diplomatisch mit den schwarzen Banditen um. Denn die waren immer und stets in einem Zustande, dem Ingenieur einen Hammer an den Schädel zu pfeffern. Was bedeutete dem Kesselgang Gefängnis, Zuchthaus oder der Henker? Nicht einen Pfifferling machten die sich daraus. Von der Maschinenhalle aus führte ein schmaler, niedriger Gang zwischen dem Steuerbordkessel und der Steuerbordwand zu dem Kesselraum. Dieser Gang war von der Maschinenhalle durch eine schwere, eiserne kleine Tür, die wasserdicht war, was auf der Yorike nun eben wasserdicht genannt werden konnte, abgetrennt. Kam jemand von der Maschinenhalle und hatte er die Luke passiert, so musste er mehrere Stufen hinuntergehen, um den Gang zu erreichen. Dieser Gang war nur 3 Fuß breit und so niedrig, dass man ganz gebückt gehen musste, um sich nicht den Kopf an den eisernen, scharfkantigen Querstreben einzurennen. Der Gang war, wie auch der Kesselraum, stockdunkel bei Tage und bei Nacht. Zudem war dieser Gang heiß wie ein Hochofen. Wir, die Schlepps, fanden uns in dem Gange mit verbundenen Augen zurecht, denn er gehörte mit zu den Spezialmarterwegen. Durch diesen Gang hatten wir von den Bunkern, die neben der Maschinenhalle lagen, einige 100 Tonnen Kohle nach den Kesseln zu schaufeln und zu quetschen. Wir kannten diesen Martergang und seine labyrinthischen Rätsel. Andere Leute kannten ihn nicht so gut. Fiel nun der Dampf erheblich weit unter 130, dann musste der wachhabende Ingenieur etwas tun. Dafür wurde er ja bezahlt. Der Erste kam auch nicht in den Kesselraum. Auf Fahrt nie. Ein zerschlagenes Schulterblatt hatte ihn gelehrt, dass man den Kesselgang auf Fahrt nicht belästigen darf. Er rief nur von oben, vom Deck aus, den Schacht hinunter: »Der Dampf fällt!« Dann war er aber auch schon weg. Denn von unten kam das Gebrüll: »Du gottverfluchter Hurenhund, das wissen wir selber! Komm runter, du Schwein, wenn du was willst!« Dabei flogen aber auch schon Kohlenstücke gegen die Einsteigluke. Man rede dem Arbeiter nichts von Anstand, Höflichkeit und guten Sitten, wenn man ihm nicht gleichzeitig die Bedingungen gibt, dass er anständig und höflich bleiben kann. Dreck und Schweiß färben ab, nach innen mehr als nach außen. Der zweite Ingenieur war noch verhältnismäßig jung, vielleicht 36. Er war ein großer Streber und wollte gern Erster werden. Er glaubte dadurch, seine Strebsamkeit am besten beweisen zu können, dass er den Kesselgang herumjagte, besonders wenn Yorike im Hafen lag. Denn dann hatte er das Maschinenkommando. Er war kein guter Lerner und lernte schwer, eigentlich nie mit dem Kesselgang der Yorike umzugehen. Es gibt Ingenieure, die vom Kesselgang angebetet werden. Ich kannte mal einen Skipper, der vom Kesselgang wie ein Gott verehrt wurde. Der Skipper ging jeden Tag persönlich in die Galley. »Koch, ich will das Essen sehen, das meine Heizer und Kohlenschlepps heute kriegen. Will ich kosten. Das ist Dreck. Das geht über Bord. Die Heizer und Kohlenschlepps fahren einen Dampfer. Niemand sonst.« Und wenn er einen Schlepp oder einen Heizer auf dem Deck traf: »Schlepp, wie war das Essen heute? Genug Fleisch? Wie kommt ihr mit der Milch zurecht? Abends kriegt ihr eine Extraration an Eiern und Speck. Bringt euch der Junge auch regelmäßig den kalten Tee runter, wie angeordnet?« Und merkwürdig, die Heizer und Schlepps auf jenem Eimer offenbarten ein Benehmen, dass sie zum Gesandtschaftsball hätten eingeladen werden können. Als beim Einsetzen der Roste der Dampf fiel und fiel, kam der Zweite, der die Wache hatte, durch den Gang, lugte um die Kesselecke und sagte: »Was ist mit dem Dampf los? Der gottverdammte Kasten wird gleich stehen bleiben.« Der Heizer hatte in dem Augenblick gerade die rotglühende Schürstange in der Hand, mit der er einen Rost vom Aschenzug aus einzustützen versuchte. Mit einem fürchterlichen Geheul, mit blutunterlaufenen Augen und schäumendem Munde, richtete er sich auf und raste wie ein Irrsinniger mit der glühenden Stange auf den Ingenieur los, um ihm die Stange durch den Leib zu rennen. Aber wie ein Funke war der Mann hinter der Ecke verschwunden und sauste den Gang zurück. In der Schnelligkeit, mit der er floh, maß er die Höhe des Ganges nicht genügend und schlug sich den Schädel an einer der Querstreben auf. Der Heizer hatte die Stelle, wo der Ingenieur gestanden hatte, getroffen. Der Stoß war so gewaltig gewesen, dass ein Fladen von dem Mauerwerk, das den Kessel gegen Hitzeverlust schützte, absprang und die Stange sich oben verbog. Doch der Heizer gab die Verfolgung nicht auf. Er raste hinter dem zweiten her, mit der Stange, und er hätte ihn mitleidlos erschlagen und zermanscht, wenn der Ingenieur nicht rechtzeitig, blutüberströmt, von dem Gegenrennen an den Eisenstreben die Stufen erreicht und die Luke hinter sich zugeschlagen und verrammelt hätte. Der Ingenieur rapportierte den Fall nicht, wie kein Unteroffizier oder Offizier, der von einem gemeinen Soldaten unter vier Augen gebackpfeift wurde, die Backpfeifen rapportieren würde, um nicht zugeben zu müssen, dass ihm so etwas geschehen konnte. Hätte der Ingenieur den Fall rapportiert, so würde ich als Zeuge natürlich geschworen haben, dass der Ingenieur den Heizer mit einem Schraubenschlüssel habe erschlagen wollen, weil angeblich nicht genügend Dampf gewesen sei, und der Heizer ihm gesagt habe, er möge machen, dass er rauskäme, er sei ja besoffen, und da wäre er in seiner Trunkenheit rausgetorkelt und habe sich den Kopf aufgeschlagen. Das wäre nicht gelogen gewesen. Abgesehen von allem anderen, der Heizer ist mein Leidensgefährte. Und wenn die anderen blöken, »Right or wrong, my country, Recht oder Unrecht, mein Vaterland«, so habe ich verflucht nochmal Recht und Schuldigkeit zu rufen, »Right or wrong, my fellow worker, Recht oder Unrecht, meine Mitproleten«. Am nächsten Tage fragte der Erste den Zweiten, wie er zu dem Loch im Schädel gekommen sei. Der Gefragte erzählte die Wahrheit. Aber der Erste, ein schlauer Bursche, rapportierte nichts, sondern sagte zum Zweiten, »Da haben Sie verteufelt Glück gehabt, Mensch. Machen Sie das nicht nochmal. Wenn Roste raus sind, lassen Sie sich nicht sehen. Gucken Sie zum Einsteigeschacht rein, aber melden Sie sich mit keinem Atemzuge, dass Sie da sind. Lassen Sie den Dampf runtergehen, so viel er will, auch wenn der Kasten stehen bleibt. Wenn Sie runtergehen, solange Roste raus sind oder die nächste halbe Stunde danach, werden Sie mitleidlos totgeschlagen und in den Feuerungskanal geschoben. Kein Mensch erfährt je, wo Sie geblieben sind. Ich warne Sie.« So ein Streber war der Zweite doch nicht, dass er sich diese Warnung nicht zu Herzen genommen hätte. Nie wieder ist er in den Kesselraum gekommen, wenn Roste rausgefallen waren. Und wenn er sonst kam, weil der Dampf büßte und nicht hochkommen wollte, dann erschien er wohl, sagte aber keine Silbe, sah nach dem Dampfmeter, stand eine Weile, bot dem Heizer und dem Schlepp eine Zigarette an und sagte dann, »Wir haben ludermäßige Kohle, da kann ein Heizer von Gold gemacht sein und er kann keinen Dampf halten.« Heizer sind ja keine Idioten und verstehen natürlich sofort, was der Ingenieur will und tun das Beste, was sie können, um den Dampf hochzukriegen. Denn nicht nur andere Leute, sondern auch Proleten haben Sportgefühl. Aber es soll sich kein Arbeiter über seine Vorgesetzten beschweren. Er hat immer die, die er verdient und die er sich macht. Ein gut gezielter und gut sitzender Hieb zur rechten Zeit ist besser als ein langer Streik oder ein langes Herumärgern. Ob man die Arbeiter als Rohlinge bezeichnet, kann ihnen gleichgültig sein. Respektieren soll man sie, das ist die Hauptsache. Nur nicht schüchtern sein Prolet. Was Übles man der Ulrike auch immer sonst nachreden konnte, in einem Dinge verdiente sie mit Lorbeer gekrönt zu werden. Sie war ein vortrefflicher Lehrmeister. Ein halbes Jahr Ulrike und man hatte keine Götzen mehr. Hilf dir selbst und verlass dich nicht zu viel auf andere. Gefallene Roste einsetzen ist selbst auf einem gesunden Eimer kein Vergnügen, wie ich später erfuhr. Es ist immer eine sehr ärgerliche Sache. Doch nicht mehr als das. Auf der Ulrike aber war es Blutarbeit. Diese Barren lagen mit ihren Nocken auf einer Querleiste vorn und auf einer Querleiste am Ende des Feuerungskanals. Die Querleisten waren einmal gut und neu gewesen, zu der Zeit, als der große Streik ausbrach beim Bau des Turms von Babel und jene Sprachverwirrung eintrat, die auf der Ulrike ihren Höhepunkt erreicht hatte. Kein Wunder, dass in der langen Zwischenzeit jene Querleisten ihre stützende Wirkung verloren hatten. Die Leisten waren verschmort. Die Roste lagen mit ihren Nocken nur auf winzigen Narben jener abgeschmorten Querbalken. Beim Aufbrechen der Schlacke brauchte man nur einen Millimeter zu unvorsichtig zu sein, oder die Schlacke brauchte nur sehr fest zu sitzen, dann rutschte ein Rostbarren ab und fiel hinunter in den Aschfall. Der Rostbarren war glühend und musste aus dem Aschfall herausgefischt werden, mit einem merkwürdigen Instrument, das Rostzange hieß und etwa 20 Kilo wog. Hatte man den Barren gefischt, so musste er in den Feuerungskanal gehoben und in seine alte Lage gebracht werden. Da die Querbalken abgeschmort waren im Laufe der Jahrtausende, so waren die verschrumpelten und verbrannten Narben, auf denen der Barren ruhen sollte, weniger als einen halben Zoll breit. Hatte man den Barren vorn glücklich drin, rutschte er hinten ab und fiel wieder in den Aschfall zurück, wo er abermals herausgefischt werden musste, um das Einsetzen ein zweites Mal zu versuchen. Diesmal lag er hinten glücklich in der Narbe, aber er erreichte vorn nicht den Rest des Balkens und fiel nun vorn in den Aschfall. Fiel der Barren an einem Ende in den Aschfall, so gab auch das andere Ende nach und der ganze Barren fiel runter. Dieses Herausfischen und Wiedereinheben musste so lange versucht werden, bis der Barren durch ein glückliches Zusammentreffen mehrerer glücklicher Umstände an beiden Enden diesen knappen halben Zoll von Auflagefläche gewonnen hatte. Handelte es sich nur um einen Barren, so war das schon das Schlimmste, was man sich nur an Arbeit vorstellen kann. Aber durch das Fischen und durch das Einlegen stieß man zuweilen einen Nachbarbarren an, und der folgte dem Rufe und fiel gehorsam auch nach in den Aschfall, dabei seinen nächsten Nachbarn mit sich reißend. Beim Einlegen des letzten Nachbarn fiel ein weiterer Nachbar herunter, der an und für sich schon nur noch einen Millimeter auflag und bereits eine Stunde sehnsüchtig darauf gewartet hatte, dass ihn doch jemand berühren möge, damit er endlich einen Grund habe, auch in den Aschfall rutschen zu können und den Tanz mitzumachen. Während dieser Fischzeit und Einlegezeit brannte das Feuer in dem Kanal natürlich lustig weiter. Die Barren waren glühend, die Zange war glühend, das Schüreisen, mit dem die Barren während des Einlegens von unten aus gestützt wurden, war glühend. Und die Barren hatten ein Gewicht, dass sie selbst dann eine ansehnliche Last darstellten, wenn sie eiskalt waren und man sie in den Armen vor sich tragen konnte. Ununterbrochen durfte man nicht an den Barren arbeiten, weil die übrigen Feuer bedient werden mussten, damit sie nicht verlöschten. Alles, was an vorrätiger Kohle im Kesselraum lag, wurde in der Zeit aufgefressen und musste nachgeschleppt werden. Als wir endlich die 6 Roste drinnen hatten und keiner es wagte, in der Nähe der Feuerungstür fest aufzutreten, um die Barren nicht zu erschüttern und sie von ihren Millimeterstütznarben abzuwerfen, fielen wir beide leblos in einen Kohlenhaufen. Leblos ist die richtige Bezeichnung, denn jegliches Leben in uns war für eine halbe Stunde erloschen. Wir bluteten, aber wir fühlten es nicht. Unsere Haut war in Streifen und großen Flecken von Armen, Händen, Brust und Rücken abgeschmort, aber wir fühlten es nicht. Wir besaßen nicht mehr die Kraft zu atmen. Ein Hauch des Lebens kam endlich zurück und wir hatten den Dampf wieder hochzubringen. Aus den fernsten Winkeln des Schiffes musste die Kohle geschleppt werden, denn die Kohlenbunker lagen da, wo sie am wenigsten Laderaum wegnehmen konnten. Die Laderäume waren die Hauptsache. Ihretwegen fuhr die Eurike, ihretwegen fährt jedes Schiff. Die Kohle, das Essen für das Schiff, war Nebensache, wie das Essen für die Mannschaft Nebensache war. Wo ein Winkel frei war, der als Laderaum nicht verwendet werden konnte, da wurde Kohle verbunkert und da musste sie weggeschleppt werden. In einer Wache von 4 Stunden verbrauchten die 9 Feuer der Eurike mehr als 1450 volle, schwere Schaufeln Kohle. Diese 1450 Schaufeln mussten herbeigeschleppt werden. Und das musste getan werden, neben dem Ausschlacken, neben dem Aschfallziehen, neben dem Aschehiefen und, im besonders gebenedeiten Wachen, neben dem Roste einsetzen. Das musste getan werden von nur einem Kohlenschlepp, dem dreckigsten Mann der Mannschaft, dem verachtetsten, der weder eine Matratze hatte, noch eine Decke, noch ein Kissen, noch einen Teller, noch eine Gabel, noch eine Tasse. Musste getan werden von einem Manne, dem satt zu essen zu geben nicht durchführbar war, weil die Kompanie behauptete, sonst nicht konkurrenzfähig zu sein. Und dass Kompanien konkurrenzfähig sein müssen, darauf achtet sogar der Staat. Dafür achtet er aber umso weniger darauf, dass die Menschen konkurrenzfähig bleiben. Beide, Kompanien und Arbeiter, können augenscheinlich nicht gleichzeitig konkurrenzfähig gemacht werden.